1. Im Wirten Jahr der Herrschaft König Darius, am Wirten Tag des 9. Monats, D.M. Monat Kislu, empfingse Charger ein Botschaft vom H.E.R.N. 2. Die Familie des Elsarazer und Regimelik entsandt zusammen mit ihren Leuten ein Gesandtschaft, am den H.E.R.N. zu besänftigen. 3. Sie stellten den Priestern im Tempel des H.E.R.N. der Hirscheren und den Propheten die Frage, solen wir im 5. Monat weiterhin weinen und fasten, why were es sie weilen Jaren getten haben. 4. Daraufhin empfing ICH, Sir Charger, das Wort des H.E.R.N. der Hirscheren, 5. Verkunde dem gesamten Woken den Priestern, wenn nun schon 70 Jahre lang Jewels im 5. und 7. Monat gefastet und getrauert hat, Gold Diocese Farsen Wirklich mehr. 6. Und wenn Esten trinkt, tat dies nicht für euch selbst. 7. Wären dies nicht die Botschaften, die der Herr durch die früheren Propheten verkunden ließ, als Jerusalem und die umliegenden Städte noch bewohnt wären und in angestortem Frieden lebten, und als der Süden soe die Tiefbein noch besiedelt wären. 8. Ernut empfingse Charger ein Botschaft vom H.E.R.N. 9. So spricht der Herr der Hirscheren, UBT gerecht recht sprechung und seit einander lieb und barmherzigkeit. 10. Unterdrückt kein Witwen, Weisen, Fremden oder Armen und Plant in Uren hasen nichts Boses gegen einander. 11. Jedoch weigerten sie sich zu horen, widersetzten sich dem Jock und verschlossen ihr Ohren die Botschaft nicht zu horen. 12. Sie machten ihr Hasen Hart wie Diamant, so dass sie die Weisung und die Wort nicht aufnahmen, die der Herr der Hirscheren durch seinen Geist und die früheren Propheten gesandt hat. Die Schalbint brannte der Sohn des H.E.R.N. der Hirscheren gewaltig. 13. Why are sie gerufen hat und sie nicht horten, so wer denn sie nun rufen, doch ich word nicht horen, spricht der Herr der Hirscheren. 14. Viel mehr word ich sie unter all ihnen unbekannten Volker zerstreuen und das Land, das sie zurücklassen, word zur Wust, so dass niemand es mehr dort reist. Auf dies Weise verwandelten sie ein einst praktisches Land in ein Einode.